Schon bald würde mich das Land der Riesen, des Morgensterns, das Land Ojehue jenseits des großen Ozeans vom Neuen rufen. Nun hat sich das alte Vorgefühl bestätigt. In einem Wald in Deutschland hatte ich das Ashram der Nornen gefunden und diese befahlen mir zurückzukehren. Mehr noch, eine Norne würde mich begleiten, denn die Zeit eilte und war nahe, sich zu erfüllen, und wir mussten in die Zufluchtsstätte des Führers und der weißen Götter eindringen, um in den Scheiben aus Oreikalkos befördert zu werden und teilzuhaben am wilden Heer, das die letzte Schlacht vor dem Versinken des neuen Atlantis schlagen wird. Und man befahl mir, dieses Buch zu schreiben. Nun bin ich von Neuem hier. Nichts erkenne ich wieder. 30 Jahre sind vergangen, seit ich in Richtung des Himalaya abreiste, über das alte Meer, das die untergegangenen Paläste und Tempel von Lemuria bedeckt, um einen Bogen vom Melimoyu zum Kailas zu spannen. Ich schlendere durch die alten Gassen meiner Jugendzeit und suche nach Spuren von Jasons Schritten, nach den Kameraden, nach den inzwischen abgerissenen Wohnhäusern, den alten Träumen. Ich dringe in jenen mit Steinen ausgelegten Korridor ein, der von halb eingefallenen Häusern, die Spuren verwaschener Farbe tragen, flankiert ist. Im Hintergrund befinden sich noch immer der kleine Hof mit der großen Marienstatue aus Gips und dem dicht belaubten Baum. Die Statue der Jungfrau ist beschädigt, verstümmelt. Einige alte Frauen sehen aus den Türen, um mit müdem Blick in eine Welt zu schauen, die es nur noch in ihrer Erinnerung gibt. Und in meiner. Ich gehe nun, die nächtlichen Stadtteile anderer Zeiten aufzusuchen, die Bar Miss Universum, wo wir jungen Schriftsteller meiner Generation uns zu treffen pflegten. Hector Barreto, Julio Molina, Santiago del Campo, Homero Lopez, Ivan Romero, Omar Cáceres, Irizarry Ahumada. Wer weiß noch, dass sie es einmal gab? Auch ich bin ein Unbekannter in meiner eigenen Heimat und gehe wie ein Gespenst durch die Straßen. Jene Bar gibt es schon nicht mehr. Und ich kann jenen Abend mit Ezra Pont auf dem Markusplatz von Venedig, der voller amerikanischer und europäischer Touristen war, nicht vergessen. Dort ging Ezra Pont alleine, aufrecht, gestützt auf einen Stock, ohne zu schauen, ohne jemanden zu sehen. Aber er wurde auch von niemandem gesehen. Niemand wusste, dass dort an jenem Abend der größte Dichter der damaligen Zeit ging. Noch immer Schritte auf der Erde ermutigend, wie der Vers von Omar Cáceres lautete. Und selbst ich jetzt. An der Oberfläche meines Landes ist alles zerstört, abgebaut worden. Es gibt nicht einmal mehr das Echo der Lieder unserer einst gestorbenen Helden, der jungen Nazis. Ich wage es nicht, nach oben zu schauen, zu der Dachkammer hin, wo ich zu Zeiten des Großen Krieges arbeitete, als ich das neue Zeitalter herausgab, mit dem ich versuchte, eine Brücke glorreicher Hoffnung zu schlagen, von den Anden bis zu den Gipfeln von Berchtesgaden. Die Orte, an denen mein Meister uns den Weg nach Devayana wies und den, wo Papan starb, will ich nicht aufsuchen. Heute scheint Chile ein feindliches Land zu sein, besetzt von fremden Menschen. Ja, ich weiß. Aber ich bin jetzt nicht gekommen, um es zu durchwandern, sondern um die wenigen Helden, die es noch gibt, zu finden, um den Jüngeren von ihnen ein Vermächtnis, eine Botschaft zu überbringen und mit ihnen auf die Suche nach den Eingängen der geheimen Städte der weißen Götter, der Stadt der Cäsaren, zum Inneren der Erde, zu den Oasen der Antarktis zu gehen. Dorthin, wo der Führer uns erwartet, damit wir zusammen die große Schlacht schlagen, im höchsten Augenblick, wenn der Feind glaubt, gesiegt zu haben, am Rande selbst der Katastrophe. Und ich lehre sie das Gebet an den Morgenstern. O Jehue, Quetzalcoatl, Luzifer Wotan, hülle mich ein in dein tiefes, feuchtes Licht, lasse deine Lichtblüten über mich fallen, wie seit einem Herbst von den Himmeln begleite mich in meinen Arbeiten und Kämpfen, damit wir eines Tages zusammen mit dem Führer siegen und dich rächen können. O Morgenstern, gestatte mir, aus deiner Tür zu schreiten, zur schwarzen Sonne, die sich hinter dir befindet. O schwarze Sonne, verzehre mich mit deinem strahlblendenden Mahlstrom in deinem mystischen Tod und führe mich in deinem Licht Levogira, das schneller als das Licht der goldenen Sonne bis zum Nichtvorhandensein des grünen Strahls, wo die Meister meines Meisters leben, sowie der größte Führer des esoterischen Hitlerismus. O grüner Strahl, reihe mich ein in dein Nichtvorhandensein, wirklicher als alles Vorhandene, damit ich die unmöglichen Träume verwirklichen kann, die Wiederauferstehung der Geliebten, die Wiederkehr des Führers, der Wiederaufbau des Ordens der Hüter der Morgendämmerung, die Begegnung mit den Eingängen zur inneren Welt auf dem Melimoju und den Oasen der Antarktis. O grüner Strahl, gib mir einen Körper aus unsterblicher Vraya und erlaube mir, zur schwarzen Sonne zurückzukehren. O schwarze Sonne, verzehre mich wieder in deinem blendenden Abgrund, hülle mich ein in deine unwiderstehliche, unbesiegbare Energie und bringe mich zurück in dein rechtsdrehendes Licht bis zum Morgenstern. O Morgenstern, erlaube mir, durch dein Fenster wieder einzutreten, auf dem Rückweg zur Erde, von der goldenen Sonne, um weiterzukämpfen für unseren Führer. O goldene Sonne, die du diese von Jehova verdorbene Erde beleuchtest, übertragen wir unsere Sehnsüchte dem grünen Strahl, damit wir zusammen uns verwandeln können. Heil, Sieg, Heil! Und mit den jungen Kameraden und mit meiner Walküre werden wir eines Tages die Eingänge des Melimoju finden und die Erde des Ojehue, des Morgensterns, verwandeln. Darum bin ich zurückgekehrt.